Unter Wasser. Marionettenspiel von Günter Eich. Hörspielfassung für Kunstkopf-Stereophonie von Otto Düben. Friederike! Friederike! Ja? Den Anfang habe ich. Gott sei Dank. Und an einem solchen Tag. Hör zu. Ich heiße Elias Johnson und wurde im Jahre 1780 als Sohn ehrbarer Eltern in Liverpool geboren. Gut. Nicht wahr? Und genau, ich bewundere dich. Der schwüle Tag und ein solcher Anfang. Mir könnte heute höchstens das Ende einfallen. Diese Südströmungen. Das Wasser ist ganz trocken. Trocken? Also beim Wermut hast du es immer verstanden. Wie dachtest du jetzt weiter? Ungefähr so. Ich starb im Jahre 1805 in der Seeschlacht bei Trafalgar. Gleich im zweiten Satz? Dachte ich. Ist das nicht zu viel vorweggenommen? Ich möchte zum Thema kommen, ohne Umschweife. Dann könntest du die Geburt und die ehrbaren Eltern auslassen. Das kann man dann später nachholen. Die Geburt nachholen? Du sagtest doch selber... Aber wenn du gleich mit Trafalgar anfangen willst... Soll ich tun, als wollte ich mit meinem Text nach Salamis? Ach, du hättest mich nicht fragen sollen. Du weißt, ich vertrage diese Hitze nicht. Jede Schuppe tut einem weh. Wenn man Schuppen hat. Und außerdem ist Hausputz. Du hast mich unsicher gemacht. Schreib doch, dass dein Vater Segelmacher war. Und du das neunte Kind. Es stimmt nicht, aber es ist gut. Sei umarmt, meine Muse. Wenn's nur gut ist. Abimelech. Wer ist denn da? Ein Engel. Kameraden, die Schlacht ist gewonnen, rief Nelson. Da ertönte ein furchtbarer Kanonenschlag. Kanonenschlag. Kann man das sagen? Abimelech. Gehen Sie bitte weiter. Sie sehen doch, dass ich zu arbeiten habe. Ich habe dich gerufen. Mich? Abimelech. Sie verwechseln mich. Ich heiße Elias Johnson und wurde im Jahre 1780 als Sohn ehrbarer Eltern... Elias Johnson? So heißt du nicht. Ach. Erinnere dich. So. Pochte ich an dein Haus. Ich habe nie ein Haus gehabt. Erinnere dich, Abimelech. Erinnere dich. Es war vor 5000 Jahren. Vor 5000 Jahren. Ich brachte dir die Botschaft Gottes. Die kenne ich. Ich bin auch kein Heide. Kurz vor der Sintflut. Sintflut. Sintflut. Ein merkwürdiges Wort. Die Erinnerung darin. Buchstaben, die nicht zusammengehören. Doch, doch. Sie sind mir alle schon durch den Kopf gegangen. S, N, U. Aber ich habe sie nicht zusammengebracht. Jetzt fügen Sie sich. Die Frage ist, ob Sie durch meinen Kopf gegangen sind. Lass den Kopf oben, Elias. Lüften wird man ihn doch noch dürfen. Der gute Anfang ist jedenfalls verpatzt. Es ist damals ein ungeheuerlicher Irrtum geschehen. Dein Nachbar Noah. Nachbar Noah, überall dieses N, das brummt einem wie eine Fliege im Schädel. Ein Trunkenbold und Liederjahn. Nachbar Noah. Wie konnte es geschehen, dass er statt deiner auserwählt wurde? Was geht mich das an? Ich heiße Elias Johnson und wurde im Jahre 1780 als Sohn ehrbarer Eltern in Liverpool geboren. Mein Vater war Segelmacher und ich sein neuntes Kind. Sintflut, Sintflut, Nachbar Noah. Abimelech, du musst die Arche bauen. Noah muss untergehen. Die Sintflut noch einmal. Ja, vielleicht kann ich Ihnen weiterhelfen. Ich vermute, Sie meinen meinen Kopf. Deswegen schreibe ich meine Memoiren. Jeder sagt, dass ich ein interessantes Schicksal habe. Eine illustrierte Zeitung, die unter Wasser ziemlich verbreitet ist, will meine Aufzeichnungen drucken. Ich war so gut im Zuge, jetzt haben Sie mich herausgebracht. Aber hier schwimmen viele Wanderprediger wie Sie herum. Was will der Haifisch hier? Er kommt immer Punkt 12. Friederike! Was ist mit dem Mittagessen? Heute ist Hausputz. Ach ja. Wovon sprachen wir gerade? Dass alles von dir abhängt, Abimelech. Eine bessere Welt, wenn du Ja sagst. Ich kann die Schlacht bei Trafalgar nicht rückgängig machen. Sehen Sie, an dieser Stelle stand Nelson. Nelson fällt aus. Steuerbord, die vereinigte spanisch-französische Flotte. Ich ungefähr hier. Kameraden, rief Nelson, die Schlacht ist gewonnen. Dann ging alles ganz rasch. Ich sah ein Mündungsfeuer, sprang mit einem Satz vor Nelson, hielt sozusagen meinen Kopf hin. Und wirklich, er musste daran glauben. Ein furchtbarer Kanonenschlag. Mein Haupt zerschmettert, aber Nelson durch mein Eingreifen gerettet. Ich ohne Kopf über Bord gespült. Es wird alles anders. Die genaue Schilderung des Vorgangs behalte ich mir für mein Manuskript vor. Wir fangen mit Abimelech neu an. Auch das läuft auf Nelson hinaus. Auf eine bessere Welt, sage ich dir. Keine Seeschlachten mehr. Kein Kap, kein Meerbusen. Keine offene See soll schlecht genug dafür sein. Nun habe ich gehört, Nelson sei einen Augenblick später durch eine Flintenkugel getötet worden. Wissen Sie etwas darüber? Es ist nicht wichtig. Es könnte eine heroische Tat zu einer Lappalie machen. Meine Memoiren würden überflüssig. Punkt. Ich kümmere mich nicht darum. Ja, das ist das Beste. Jahrelang musste ich ganz ohne Kopf auskommen. Es geht, aber es hat seine Nachteile. Erst durch die Hilfe meiner sorgenden Lebensgefährtin Friederike. Ist denn der immer noch da? Er geht gleich wieder. Ich gehe nie mehr. Wie bitte? Ich bleibe, bis du Ja gesagt hast. Hörst du das, Friederike? Dein Engel ist ein Pathetiker. Das nutzt sich im Laufe des Nachmittags ab. Meine Frau verlässt sich auf das Wetter und hat manche Erfolge damit. Trafalgar war übrigens ein klarer Tag. Genug von Nelson. Immer zu wenig. Ohne Nelson hätte ich noch meinen eigenen Kopf. Diesen hier hat Friederike an einem schwülen Tag wie heute von einem Hausierer erworben. Bisher habe ich nicht gewusst, wem er gehört hat. Ihre Anrede, mein Herr... Abimelech. Bringt mich auf Vermutungen. Endlich. Vermutungen freilich ohne Bedeutung. Offenbar ist der Kopf kein entscheidender Körperteil. Ich heiße... Du heißt Abimelech. Der Kopf genügt. Ich habe da ein Wort mitzureden. Gewiss, meine Träume sind schwer. Es gibt Kopfschmerzen und Schweißausbrüche. Auch kommt mir das Wort Sintflut bekannt vor. Wenigstens einige Buchstaben davon. Aber was besagt das alles? Alles. Meine Erinnerungen gehören zu Elias Johnson, zu dem hellen Tag von Trafalgar, zum Kanonenschlag. Man sah die braune Küste, mein Herr, das ist entscheidend. Und die braune Küste wiederum ist verbunden mit dem Herd, auf dem meine Mutter den Brei kochte. Nach mir kamen noch 5 Mädchen. Das ist alles historisch und aus den Kirchenbüchern nachzuweisen, wenn sie sich die Mühe machten. Aber sie machen sich die Mühe nicht. Ich sage einfach Abimelech. Gott hat dich mit Blindheit geschlagen. Ich will sie wieder von dir nehmen. Meine Blindheit? Ich hoffe, sie scherzen. Sage ihm, er solle meinen Nachbarn Noah wählen. Einen ohne Liebe und ihm wohlgefällig. Er soll einen Rauch wählen, der gerade aufsteigt. Sage ihm nein. Bedienung! Musik! Schnaps! Tintenfisch. Zum Wohl. Ich halte es nicht aus. Die Musik? Er meint das Gewitter, das nicht kommt. Oder Friederikens Hausputz. Was auch immer, er hat recht. Ich meine das hier. Der hat den Kopf abgenommen. Rum? Rum. Jetzt wird mir wohler. Stellt euch vor, man mutete mir die Sintflut zu. Aber ich komme wieder zu mir. Und wo sollte ich sonst hin? Darf ich mal den Kopf? Bitte. Steht mir ganz gut, wie? Wenn ich an meinen alten Kopf denke... Es ist doch etwas, wenn man immer denselben hat. Man trägt ihn auf Kindesbeinen und er bekommt eine wollene Mütze für den Winter. Dann wächst er heran und wird etwas Unvergleichliches. Unvergleichlich. Nein, es gab keinen anderen wie meinen. Keinen? Braun, wie ein schützendes Dach. Eine Nase, der Zephyr und Boreas gleichermaßen untertan waren. Kiefer für Kieselsteine. Augen... weitsichtig bis in die Zukunft. Ohren, in denen der Gang der Schnecke dröhnte wie ein Viergespann vom Wagen seiner Majestät des Königs von Großbritannien und Irland. Du übertreibst. Lass mich übertreiben. Freunde, Brüder, Nachbarn. Du sei auch still. Gedanken aus Perlmutter. Und obwohl nicht eigentlich rund, sondern eher länglich, doch allen Rundkörpern überlegen. Saturn, Mars und Abendstern, oh ihr Planeten, bescheidene Behelfslichter. Wie wart ihr doch nichts gegen meinen Kopf? Ein Kapitel meiner Erinnerungen will ich ihm widmen. Und es soll auch alles darin gewürdigt werden, was ich jetzt nicht erwähne. Haar, Haut, Mund, Kinn und Backenknochen. Mein Kopf war sehr vielseitig. Ein Universum für sich. Und man kann ihn nicht in ein paar Zeilen abtun. Freunde, Brüder, Nachbarn, ich will bei euch bleiben, wenn der große Regen kommt. In letzter Zeit verträgt er nichts mehr. Abimelech. Abimelech. Und du auch nicht. Bäcker, bei dem ich das Brot kaufte, das schlecht war und teuer. Kann ich in die Arche gehen und dich zurücklassen im Regen, der immer dichter wird? Obwohl du mir einen guten Abend und einen guten Morgen gewünscht hast. Und was wirst du über den Schankwirt sagen und den gepanschten Wein? Da gibt es keine Unterschiede. Sie haben dich alle betrogen und dir einen guten Tag gewünscht. Und die alten Männer in der Sonne? Und die Mädchen, die zu freundlich waren? Alle voll vom Eiter der Sünde. Aber wenn der da oben selber ein schäbiger Kerl wäre, der meinen Hochmut für verlässlich hält, der jemanden braucht für die Wackersteine, die ihm zu schwer sind. Da hat er sich einen Kopf ausgeborgt und gleich fängt er an zu spekulieren. Sprich von den Sünden der Tintenfische, das ist dein Metier. Es ist eben so angelegt, dass die Arche nur von einem mittleren Schuft gebaut werden kann. Und auch er muss sich ducken vor Scham, wenn er über die Planke geht. Denn in der Leber der Taube, die ausgeschickt wird, nisten schon die Schmarotzer. Wo sollten die hübschen kleinen Quälereien praktiziert werden, wenn nicht für die Sünde gesorgt ist? Sage ihm nein, damit er sich freuen kann. Es wäre ein Getränk nötig, das alkoholärmer ist. Stärker, Agnes. Viel stärker. Komm mal runter und nimm den Kopf ab. Das löst die Welträtsel. Das ist dein Tag. Freunde, Brüder, Nachbar. Gedanken, ganz schwarz. Sie flossen bis in die äußersten Spitzen meiner 8 Arme. Es kam etwas wie Gicht hinein. Jetzt ist es besser. Aber wie schwarz auch immer. Wir brauchen ein Licht. Halten wir uns an den Abendstern. Meinetwegen an den klaren Tag von Trafalgar. Freunde, Brüder, Nachbarn. Wie schwarz auch immer, es darf nicht geschehen. Was denn? Nun, zum Beispiel, was dich betrifft, Agnes Bernauer. Ich sage dir nur Herzog Albrecht. Stiegst du mit ihm ins Bad oder nicht? Ich tat es. Wie war das mit dem Ritt in der Dämmerung? Wo stand das Schloss? Was rauschte die Linde? Ich wusste nicht, dass ihr über mich lacht. Es geht um kein Mundwerk, es geht um Erinnerungen. Und wer lacht darüber, schöne Agnes? Wenn ich aber den roten Wein trank, so sah man ihn durch meine Kehle rinnen. So zart war meine Haut. Und Albrecht und sagte... Und Nelson sagte, Kameraden, die Schlacht ist gewonnen. Dann ein Mündungsfeuer von Steuerbart, gerade noch als ich meinen Kopf hinhalten konnte. Ein furchtbarer Kanonenschlag. Ist dein Geschwätz etwa besser? Nun aber, Agnes, willst du auf den roten Wein verzichten und auf die weiße Haut und auf alles, was nachher kam? Man nähte mich in einen Sack und warf mich in den Fluss. Es war eine weite Reise hierher. Geografisch fast nicht zu glauben. Und wenn es selbst die Terrasse von Straubing ist und die Donau rauscht unter dir, willst du auf deinen Tod verzichten und eine ungewisse Vergangenheit dafür eintauschen? Meine Vergangenheit ist ganz gewiss. Das sage ich. Küsse, die nicht vergehen. Ja, ja, ja. Und wenn du 1000-mal lachst. Nächte. Mit geflüsterten Worten. Hände, die mir den Gürtel lösen. Das Kreischen der Zugbrücke, mitten in die Seligkeit. Kann es einen Himmel geben ohne Brücken, die auf- und niedergehen und singen? Nein. Sie singen. Das ist es. Und das kannst du nicht wegtun. Und will nicht. Gut, gut. Und nun zu dir, Elias Johnson. Schon. Das Thema gab noch manches her. Ganz ohne Spott, Agnes. Ich weiß, wann die Nachtigallen sangen und kenne die Hand des Henkers. Alte Schlösser. Längst gestorbene Pferde. Oh ja. Und Denkmäler für die Herzöge und Efeu. Mich greift es manchmal so an, dass ich Nelson für einen Federwisch halte und das will etwas heißen. Sprechen wir lieber von dir, Tintenfisch. Ich bin, wie ihr wisst, eine Abnormität. Hey, ihr Kleinen, wohin? So weit? Da brauchten wir damals unsere 3-4 Wochen bei gutem Wind. Viel Haifisch, viel Tang. Die Gegend liegt mir nicht. Und was wollen Sie da? Hätte ich eine Stirn, Sie zu runzeln? Mexiko, Golf. Hey, du bist uns noch deine Erklärung schuldig. Ich habe mich schon erklärt. Mit einem Wort. Abnormität. Und ich möchte so wenig darauf verzichten, wie du auf den Herzog Albrecht. Oh, meine kleinen Lieblinge. Es eilt nicht. Nach Mexiko findest du leicht. Immer gegen den Golfstrom. Aber wie sie sich plagen müssen. Ich könnte ihnen die Strömung leicht machen. Und unterdessen ruft hier einer die Sintflut aus. Ich nicht. Aber da in dem Kopf sind zu viele Theorien drin. Man kennt sich nicht aus. Also, Tintenfisch. Nun? Für meine Kleinen. Der Erste hatte links hinter dem Kopf eine weiße Schuppe, die aus den roten hervorstecht. Der Zweite, der Blaue, bewegte die Kiemen zärtlicher als alle. Der Dritte... Das ist der mit den gelben Augen. Nein, das ist der Fünfte. Sie haben ihre Schwimmordnung, die halten Sie ein. Und der Sechste und der Siebte und der Achte. Und immer zusammen, immer in Schwimmordnung. Eine Liebe ohne Aussichten. Begreifst du seinen Durst, Agnes? Wenn's Tintenfische wären. Aber Sardinen... Ja, es ist gegen die Natur. Es gehört sich, dass man um eine Tintenfischin freit. Guten Morgen, Frau Gevatterin. Was machen denn die Lieben? Oh Gott, da ist sie schon. Tochter einer Nachbarsfamilie. Eine furchtbare Person. Von durchdringender Ehrbarkeit, aber Gott sei Dank kurzsichtig. Seht euch an, mit welcher Albernheit sie den fünften Arm bewegt. Die Spießigkeit im dritten und die Dummheit im achten. Die trinkt bestimmt nichts. Oder sie schunkelt dabei. Noch einmal davongekommen. Die Natur, liebe Agnes... Und trotzdem, nicht wahr? Trotz der abscheulichen Natur. Aber es ist nicht das allein. Etwas anderes geht weit über den Umkreis meiner 8 Arme hinaus und über den nach Bremen tückischen Blick einer Krake. Und deswegen darf es nicht geschehen. Ich weiß schon. Religiöse Zweifel. Was das betrifft, hat mich dieser bärtige Kopf auf einen Gedanken gebracht. Man sollte öfter wechseln. Neulich wurde mir ein Admiralskopf angeboten. Was für merkwürdige Vokabeln darin. Endsieg, Pension... Das meine ich. Jeder hat seine Wörter, mit denen er die Welt ordnet. Wenn man sie alle wüsste. Depressionen sind Bildungslücken. Ich will einen Theologen für mich denken lassen. Ist nie ein Schiffspfarrer dabei? Es kommt mancherlei auf den Markt. Aber alles zweite Wahl, die reichen an meinen Kopf nicht heran. Welche Konfession sollte es denn sein? Die einen so mit Gottvertrauen erfüllt, dass man allem zustimmen kann, was die anderen trifft. Dann hast du die Auswahl. Habt ihr von Mozarts Heiterkeit gehört? Ganz unbekannt. Kurzum, das ist sie. Auch ein Gedanke aus einem anderen Kopf. Wozu brauchst du Instanzen, direkt oder gar nicht? Direkt, seit der Sintflut, von der wir ausgenommen waren. Aber sind wir deswegen auserwählt, wie es die Weißfische und die Flundern behaupten? Wie gerne möchte man es glauben. Und deswegen darfst du die Gefahr nicht heraufbeschwören. Ich? Du, die Gefahr, dass die Frage endgültig und anders beantwortet wird. Und wenn plötzlich das Wasser nicht mehr dein Element wäre? Still! Das sind Gedanken, die über meine Arme hinausreichen. Und über deine Augen, das glaube ich. Auch unterwegs. Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte. Gerade ihr? Jetzt bist du an der Reihe, Elias. Ich? Deine Argumente gegen die Sintflut. Heraus damit. Was erwartet ihr? Nur zum Beispiel. Friederike? Deine Töchter? Nelson. Nelson? Wie findet ihr sein Verhalten? Mein geretteter Admiral. Wie entschuldigt er sich, dass er nicht kommt? Man könnte Karten spielen und über Trafalgar reden. Er ist vielleicht verhindert. Oder abgelenkt. So? Ein Historiker, der neulich vorbeikam und eine... Wie sagte er? Bulette. Bulette verlangte, erwähnte eine Lady Hamilton. Und Elias Johnson erwähnte er nicht. Das ist schmerzlich. Kurzum, man kann Trafalgar nicht aufgeben. Gewiss nicht. Lass die Finger von dem Kopf. Unvergessliche Küsse und der Glaube der Weißfische. Und Nelson? Ich gebe nichts auf, aber ihr könnt nicht erwarten, dass ich ohne Kopf herumschwimme. Freiwillig in die Gefahr. Wir wollen dir einen anderen suchen. Ich kenne sie alle. Wir wollen deinen eigenen suchen, hörst du? Und von allem ein Pärlein, auch von den Zecken, auch von den Kretzmilden, damit nichts umkomme, was reich an Erfahrung ist. Sag nein, Elias. Bleib dabei. Sag nein, Abimelech. Verlasst euch auf mich! Nun, wie ist dir? Die Gicht, Agnes. Mach mir die Rechnung. Geschenkt. Danke. Aber dass du geschäftlich so uninteressiert bist, macht mich stutzig. Ist das kein Nihilismus? Wenn ich nur wüsste... Nicht wahr? Wir können die Antworten nicht aufs Spiel setzen. Und die Fragen noch weniger. Weiß es keiner oder sagt es mir keiner? Auch der Historiker von neulich zuckte die Achseln. Herzog Albrecht. Wohin ritt er? Warum kam er nicht? Hat er nun Anna von Braunschweig geheiratet? Oder nicht? Was für Hoffnungen. Wenn mir der Schweiß ausbrechen könnte, er tät's. Ein schwüler Tag. Es geht wie eine Botschaft durchs Wasser. Nach Mexiko. Der Golf. Komm heraus, Krebs. Lass mich in Frieden. Ich brauche deine Weisheit. Die sitzt in meinen Scheren. Au! Na, wir kennen uns doch. Berufe dich nicht auf Freundschaften. Die zählen nicht. Sollte ich mich geirrt haben? Nur in den Definitionen. Ich bin böse. Das ist der Weisheit letzter Schluss. Sieh dich um, dann begreifst du's. Und nun lass mich in Ruhe. Bitte komm heraus. Ich schlafe jetzt. Deine ganze Weisheit ist der Schlaf. Ich hatte keine Fragen an mich. Also gut. Bleib drin. Was hältst du von Mexiko? Ein erfundenes Land. Aber der Golf? Den gibt es. Das sind keine Antworten. Wer ist schuld? Antworten sind billig. Sie läuten dich morgens schon wach, essen Vollkornbrot und atmen richtig, blasen Märsche, brennen Weihrauch und tragen rote Fahnen. Aber stell mir eine gute Frage. Dafür gebe ich was. Ich habe auch meine Anschauungen. Das dachte ich mir. Ich bin Realdemokrat, Individualsozialist. Gratuliere. So einfach kommst du mir nicht davon. So, Krebs. Und meinst du, jetzt hättest du mich? Auge in Auge. Also hör zu. Es gibt zweierlei Wesen auf der Welt. Ja? Krebse und Nicht-Krebse. Und? Ach, das ist es. Alles in Richtung Mexiko. Als wäre es schon entschieden. Sie haben dich aufgegeben, weil du von der Mildtätigkeit anderer Köpfe lebst. Und warum bleibst du? Welcher Narr hat es aufgebracht, dass der mexikanische Golf ausgenommen würde? Es soll dort einen freundlichen Gott geben. Gott und freundlich. Zusammenstellungen. Jedenfalls eine Hoffnung. Und sie schwimmen ja alle nach. Ich bin abgeklärt und rechne mit meinem baldigen Hinscheiden. Ich bin schon vor 150 Jahren hingeschieden. Und hast noch immer nicht genug? Nein. Die mangelnde Präzision deiner Daten. Wann war die Schlacht bei Trafalgar? Am 21. Oktober 1805. Ja, ja, ja. Und wann schiedest du hin? Als ob es auf ein Geständnis mehr oder weniger ankäme. Wir sind doch nicht so. Ich bin auch nicht so. Wann gedenkst du hinzuscheiden? Wenn ich in meinem Terminkalender einen freien Tag finde. Heute? Heute noch nicht. Gib acht! Nicht heute. Doch. Du wolltest eine genaue Frage gestellt haben. Da ist sie. Sein oder nicht sein? Jetzt genug, Schlange. Ein alter Freund von mir. Mir leid. Vielmehr, es tut mir nicht leid. Und die Bibel hat doch recht. Das ist kein Spaß mehr. Es sollte auch keiner sein. Ich hatte etwas Wichtiges mit ihm zu besprechen. Er ist gläubig gestorben. Mehr braucht man nicht. Wen soll ich jetzt fragen? Mich. Du bist so primitiv. Sag das nicht. Die im Garten war eine Cousine von mir. Ich weiß nicht, ob das eine Empfehlung ist. Das macht mich ganz nervös. Du. Die Sintflut, ich weiß. Etwas ganz anderes. Meine Frau schafft den Hausputz nicht mehr allein. Mit 6 Kindern, die ihr helfen können? Ich nehme keine Aufwartungen mehr an. Schade. Man findet so schlecht jemand Verlässlichen. Besonders jetzt. Dafür gibt es leerstehende Wohnungen. Umgekehrt im mexikanischen Meerbusen. Ach, lass das Thema. Ich dachte, es wäre das Einzige. Magst du ein Stück von ihm? Danke, nein. Du weißt, dass ich mit ihm befreundet war. Die mir am nächsten stehen, schmecken mir am besten. Können wir nicht von anderen Dingen reden? Schon? Man soll die Themen zu einem gewissen Abschluss bringen. Aussprechen. Sich und andere aussprechen. Nur nichts verdrängen. Das schlägt sich auf den Magen und erzeugt Schwermut. Und da Schwermut die Sünde schlechthin ist... Was suchst du? Darum ist die Religion eine Sache der Verdauung. Bist du mir gefolgt? Wohin denn? Um nochmals auf unseren Freund zurückzukommen. In solchen Fällen weine ich. Tränen sind ein apartes Gewürz. Was hältst du von Engeln? Nicht so gewaltsam, Elias. Fließende Übergänge. Von Engeln, die vor der Sintflut kommen. Jetzt habe ich's. Die Antwort? Deinen Kopf, den ich suchte. Er ist so gut wie eine Antwort. Ich vermutete schon lange, dass dein Freund darauf saß. Er saß immer auf den Antworten. Mm-mm. Wie? Du scheinst nicht entzückt zu sein? Du irrst dich. Das ist nicht mein Kopf. Sieh nur genau hin. Braun wie ein schützendes Dach. Eine Nase, der Zephyr und Boreas gleichermaßen untertan sind. Kiefer für Kieselsteine, Augen weitsichtig bis in die Zukunft. Ja. Ohren, in denen der Gang der Schnecke dröhnt wie ein Viergespann vorm Wagen. Man hört sich nicht gern wiederholt. Gedanken aus Perlmutter. Der Kopf macht alles noch schwieriger. Ganz ohne Bart. Das fordert auch andere Gefühle. Er ist es, nicht wahr? Nein, ihr. Ein Dementi, also zugegeben. Er ist so gut erhalten. Von einer Kanonenkugel zerschmettert, sagtest du? Man sollte eher an einen glatten Schnitt denken. Was meinst du? Dein Fund, entscheide es selber. Du hast nicht die richtige Einstellung. Ein kleiner Tausch und die Kopfschmerzen des Abimelech sind vergangen. Und ich tausche die Kopfschmerzen von Elias Johnson dafür ein. Ah, der Name stimmt also. Der Name stimmt. Aber ein Entschluss ist es doch. Gib ihn her. Der Kopf steht dir. Ohne dass ich damit behaupten will, dass es meiner ist. Nur um es mal auszuprobieren. Aber er steht dir. Findest du? Machen wir es uns gemütlich. Und erzähle. Gemütlich und erzählen. Wo verlorst du ihn? Wann? Warum? Alles will ich wissen. Nun, du musst dich nicht gleich entscheiden. Es war also ein Tag wie heute, nicht wahr? Schwül. Wie heute. Die Vögel zogen alle nach Westen, das fiel mir auf. Es kann ein Zufall gewesen sein. Oder eine Halluzination. Einfach die Erregung des letzten Augenblicks. Als ob es ein Augenblick gewesen wäre. Ich hörte das Beil sausen und es dauerte Jahrhunderte. Das Beil. Jahrhunderte, immer mit diesem Ton. Eine Art Sphärenmusik. Danke. Wie dann? Hell, dunkel, knatternd, mit Gezisch. Das Wort müsste erfunden werden. Zwischen Ilias und Tannenrauschen. Gemächlich. Und doch nicht gemächlich. Die wenigen, die das Wort erfinden könnten, haben keine Zeit dazu. Den Jahrhunderten zum Trotz. Weißt du, was ich vermute? Es klang wie die Frage, nach der es unseren Freund verlangte. Er hatte doch Ahnungen. Ehre seinem Andenken. Und ich dachte auch, einer sollte sagen, Ehre dem Andenken des Elias Johnson. Wie bringt man das aber zu Wege, wenn man als Raubmörder gehängt wird? Es müsste ein Heiliger kommen. Und unter denen, die zuschauten, war kein Heiliger. Und der Himmel blieb bleiern. Und in der feuchtwarmen Luft konnten wohl auch solche Gedanken nicht aufkommen. Ich sah in die Gesichter. Sie waren alle mit meinem unrühmlichen Ende einverstanden. Was sie denken und was sie nicht denken, komm auf Einzelheiten. Das rote Wams des Henkers. Weder rot noch ein Wams. Ein geflicktes Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln. Wie mich das aufregt. Ich hatte mich schon damit abgefunden. Du hattest dir Nelson ausgedacht und ihn zur Dankbarkeit verpflichtet. Und an allen schwülen Tagen der erfrischende Gedanke an das klare Trafalgar. Nelson unter dem Segeltuch und ein Salzgeruch, wie ihn der Richtblock nicht hatte. Was soll ich jetzt tun? Entschuldige. Ich wollte es dir leichter machen. Sollen wir einfach zu Abimelech zurückkehren? Der Unterschied ist nicht groß. Hast du nicht mit dem einen wie mit dem anderen Kopf daran gedacht, Trafalgar aufzugeben? Für ein besseres Leben. Wäre das nicht gut? Ohne die letzten Zusprüche, ohne die gemütvollen Handgriffe des Scharfrichters? Du denkst zu viel an dich. Was geben andere auf? Ach ja, Nachtigallen und Donauebene und die Auserwähltheit der Fische. Sie denken alle an sich. Und wer ist dieses Wesen, das dich Abimelech nennt? Setz deinen anderen Kopf auf, den mit dem Bart. Der ist vielleicht doch besser. Der mit dem Bart? Die Zeit zurückdrehen. Und woher hat er seinen Auftrag? Er hat keinen. Sieh dir seine Flügel an. Er ähnelt eher einem Hering als einem Engel. Entweder ist er ein Abtrünniger, ein Ketzer aus dem Paradies oder jemand, der sich einen Spaß mit uns macht. Einer, der gerne lacht, verstehst du? Er war sehr ernst. Das ist ja noch hinterhältiger. Jetzt spüre ich's wieder. Halt dich ruhig. die Frage vor Gottes Zorn. Mir kommt der Verdacht, dass es der Teufel ist, der sich von jeher so nennt. Wie könnte er sonst verlangen, dass ich den Bäcker aufgebe und die Freunde, mit denen ich trinke? Schon die Augen, die mich einmal angeschaut haben. Ich kann das alles nicht nachfühlen. Ich handle ganz nach Gottes Gebot. Ich auch. Hi! Wo bleibt die Moral? Handle nach Gottes Gebot und wehre dich nicht. Tut Buße, Brüder. Tut Buße. Mexiko. Mexiko. Mexiko. Mexiko. Morgens. Hallo, liebe Frau, Ihre werte Bestellung, der Rum, Whisky, Portwein, Ruhe. Wo ist die Wirtin? Die ganze Tour kommt mir durcheinander. Das fehlte mir noch. Und die Mücken. Ist es möglich? Wieder zurück, meine kleinen Lieblinge. Wie war's in Mexiko? Ein Lärm ist das. Endlich. Entschuldigung, Agnes. Ihre werte Bestellung. Ich brauch nichts. Der Betrieb ist geschlossen. Der Betrieb ist geschlossen? Vergleichsverhandlung. Womöglich Konkurs. Oh, mein Schädel. Wer ist der Kerl? Hat er überhaupt einen Schädel? Ein Stammkunde. Kommt immer an schwülen Tagen, wenn die Sardinen spielen. Etwas jähzornig. Ich bin über die Verhandlungen nicht unterrichtet worden. Tut mir leid. Ich wandere nach Mexiko aus. Können Sie mich ein Stück mitnehmen? Ich muss in die andere Richtung. Sie können das Grammophon übernehmen. Oder die Gläser. Danke, danke, danke. Es ist kein Geschäft mehr. Alle sind fort. Die letzten Bestände vertrunken. Keine Laufkundschaft mehr. Und selbst die Stammgäste. Ich bin noch da. Am besten, Sie wandern auch aus. Warum eigentlich? Mexiko ist schon außer Mode. Die Avantgarde kehrt zurück. Rum, Whisky, Portwein. Rum, Whisky, Portwein. Rum, Whisky, Portwein. Rum, Whisky, Portwein. Mehr Disziplin, meine Herren. Rum und Whisky. Moment, Moment. Ich habe nur 8 Hände. Rum, Whisky, Portwein. Rum, Whisky, Portwein. Rum, Whisky, Portwein. Geduld, meine Herren. Rum und Whisky. Rum und Whisky. Rum, Whisky, Portwein, Rum, Whisky, Portwein, Rum, Whisky, Portwein, Rum, Whisky, Portwein, Rum, Whisky, Portwein. Bleiben Sie doch, meine Herren, einen Augenblick. Meine Herren! So, nun... Zu spät. Wieso? Warum habt ihr sie nicht gehalten? Halte du einen durstigen Hering. Einmalig und verpasst. Auch aus diesem Vorfall kann man lernen, gnädige Frau. Vervollkommne dich selbst, so dienst du dem Ganzen. Ein Zitat. Unsere Klassiker trafen immer den Nagel auf den Kopf. Und die Lehre? In unserem Fall? Rechtzeitig bestellen. Goethe, große Sophienausgabe, 7. Band. 50 Rum, 30 Portwein, 30 Whisky. Ist das nicht zu viel? Zu wenig, Agnes. Ich kann heute keinen Gedanken fassen. Bei uns zu Hause... Augsburg, nicht wahr? Bei uns zu Hause nannte man es Föhn. Ich kenne Augsburg. Sie haben es mir erzählt. Augsburg. Nun ja. Und Straubing auch. Ach, ein Name, um zu frösteln. Es ist lange her. Es hört nie auf. Und weit. Es ist überall. 10.000 Seemeilen. In Knoten umgerechnet... 16, 24, 32... Für uns war es ein Theaterstück. Hebbel oder Otto Ludwig. 50, 30, 30. Dann hätte ich noch ein Sonderangebot. Etwas für die Damen. Damen kommen bei mir nicht. Süße Grüße, ein Konsumwein für 1,20, weil sie es sind. Meine Gäste wollen nur rum. Alle europäischen Weinbaugebiete in einer Flasche kosten sie mal wenigstens. Wenn es nach mir ginge. Warum nicht? Wir saßen im Söller. Ich auf seinen Knien. Und? Schauten auf die Donauauen und auf die Türme von Ingolstadt in der Ferne. Ingolstadt, ein abscheuliches Nest. Ich kenne mich aus. Ein Gast, Agnes. Meine Vertretung ging zeitweilig über ganz Bayern. Aber was haben Sie getrunken? Würzwein. Führe ich nicht. Er macht auch den lustig, der lieber weinen möchte. Damals habe ich viel gelacht. Es muss Ihnen gut stehen. Ja, ja. Wenn ich Sie nur dazu bringen könnte. Kennen Sie die Geschichte? Wir kennen alle Geschichten. Agnes, einen Whisky ohne. Ich könnte es schaffen, Sie wieder zum Lachen zu bringen. Sie? In einer Schüleraufführung spielte ich den Herzog Albrecht. Das auch noch. Oh Gott. Lachen hatte ich gemeint. Lassen Sie sich mit dem nicht ein, Agnes. Er ist vorbestraft. Was war's? Heiratsschwindel. Mir liefen Sie alle nach. Und wie ging das Stück aus? Das Stück? Es war ein historisches Stück. Eben, deshalb. Ich kann mich nicht erinnern. Denken Sie nach. Ich kassiere später. Aber heute so Schwierigkeiten mit der Akustik. Ein Kredit auf Tränen. Gut gemacht, Agnes. Gemacht? Habe ich mein Unglück gemacht? Oh, jedenfalls stellst du es nicht unter den Scheffel. Ach, du kränkst mich. Ein Whisky ohne. Verzeih meine weiße Taube. Du bist die unglücklichste, die tapferste aller Frauen. Noch viele Kredite werden dir zufallen. Wer ist das? Oh! Elias! Der Name stimmt. Aber der Kopf nicht. Oh, Agnes, was waren wir blind. Nicht Agnes. Sag Mary zu mir, mein Geliebter, wie damals. Damals in Liverpool, auf den kleinen, engen, hübschen Straßen. Na. Als du die Pfunde verdientest, die wir zusammen verbrauchten. Jagden, Fischzüge. Fette Fische, gefüllte Börsen, Stadträte und Minister. Und dazu unsere ungeheure Verschwiegenheit. Das ist der Richtige? so lange nebeneinander und nicht erkannt. Der falsche Kopf. Und deine dummen Geschichten von Trafalgar. Mein Liebling. Und deine Historien aus dem bayerischen Königshaus. Wann starbst du eigentlich? Im Zuchthaus. 30 Jahre nach dir. Armes Kind. Und auch den Fischen zum Fraß vorgeworfen. Und auch verschmäht. Einen gewissen Instinkt haben wir. Den lassen wir euch. Und das Inventar. Und die Gläser. Und die Schulden. Was denn? Wollt ihr fort, wo es eben anfängt, gemütlich zu werden? Einen Platz für unsere Liebe. Hinter der Theke. Das ist ein schamloser Bursche. Ich habe es gleich bemerkt. Man muss ihn boykottieren. Er wird mir lästig. Ich weiß einen Platz. Ein Bekannter von mir hat seine Wohnung aufgegeben. Komm, Mary. Hey, hey, und was ist mit der Sintflut? Die lassen wir euch auch. Und die Flaschen? Ich kann auch lachen. Oje. Was soll ich denen sagen? Friederike! Mein Mann? Es ist leider nicht ganz richtig, wenn ich sage, dass er den Kopf verloren hat. Der Kopf ist heute nicht so wichtig. Wir haben Hausputz. Freitags ist er oft hier. Das ist milde ausgedrückt. Montags auch. Und Mittwoch. Man hat seine Sorgen. 6 Kinder. Ein Gläschen gefällig? So tief bin ich noch nicht gesunken. Auf Kredit. Weinen Sie ein bisschen über die Liebe. Nicht wahr? Sie sind unglücklich. Kommt, Kinder. Das ist kein Ort für uns. An die Arbeit. 1, 2, 3, 4, 5. Hey, Kleiner, lass die Flasche. Was ich noch sagen wollte, könnte ich mal Ihre Schreibmaschine benutzen? Ich habe auch Fantasie. Punkt. Oder 3 Punkte? Das wirkt hintergründiger. Friederike! Friederike! Sie? Ich. Um meinem Leben einen Sinn zu geben. Oder wenigstens einen Inhalt. Soll ich dir das 9. Kapitel vorlesen? Auf der Schreibmaschine meines verschollenen Ehegatten. Auf derselben. Und dieselben Erinnerungen. Ihr müsst doch leben, eine solche Frau. Eine Frau und 6 Kinder. Ich adoptiere die Kinder. Und das 9. Kapitel heißt... Vielleicht später. Abimelech in der Schlacht bei Trafalgar. Abimelech? Sollte ich mich verschrieben haben? Freunde, Brüder, Nachbarn, rief Admiral Noah, der Befehlshaber der Vereinigten Spanisch-Französischen Flotte, und ließ die Taube aus dem Sack. Da stimmt irgendwas nicht. Nein? Natürlich muss es nicht einmal stimmen, wenn es nur präzise ist. Und du meinst... Ach was, ich schreibe das Kapitel nochmal. Eine Kleinigkeit. Mir fällt doch auf, dass Agnes Bernauer nicht vorkommt. Das ist ein anderer Stoff. Ich habe es gern, wenn in jedem Kapitel alle Personen auftreten. Ein Stilprinzip. Ich will dir nicht hineinreden. Die Hauptsache ist, du kriegst den Vorschuss. Und vorher ein Abendbrot. Die Suppe kocht schon, Geliebter. Herrlich. Könnte ich vielleicht die Maschine benutzen? Bitte? Ist Ihnen nicht gut? Gar nicht gut. Ich habe einen Bericht zu schreiben, eine Eingabe. Kann ich Ihnen helfen? Nein, danke. Es ist alles zu persönlich. Und eigentlich geheim. Wie Sie denken? Vielleicht kann ich Ihnen doch helfen. Trotzdem. Ich tue es gern. In. Ja? Der Buchstabe ist wichtig. Elias sagt es auch. Elias Johnson. Oder Abimelech. Abimelech? Sie tun mir so leid, weil Sie keinen Humor haben. Ein Wort ganz ohne N. Vielleicht lerne ich es noch. Nachdem Sie doch offenbar Ihren Stand gewechselt haben. Stand? Was sagen Sie nun? Kann ich da etwas sagen? Abimelech. Nein. Nein ist auch ein Wort. Mit viel N. Sintflut. Nachbar Noah. Ich weiß nicht, ob es auf einzelne Buchstaben ankommt. Buchstabenwörter! Wovon sprichst du? Ich schreie Schmerzen aus, du Engel! Ich versuche es mit einer Eingabe. Erst war noch der Fußboden da. Dann ein Sessel. Treppenstufen. Das Dach. Und dann nichts mehr. Einen Tag konntest du noch auf den Zehenspitzen stehen. Einen Tag den Kopf in die Höhe recken. Schwimmen. Das alles will ich ihm verzeihen. Aber meine ertrunkenen Kinder verzeih ich ihm nicht. Verzeihen? Sie ist ein Schwarzer. Sperling. Und einsamer Reiter. Er hat die Macht. Er zwingt dich. Aber nicht dazu, ihn zu lieben. Zeig, was du schreibst. Nein. So viel Demut. Du solltest dich schämen. Verschwunden. Angenommen. Ich dachte es mir. Meinst du? Aber mir ist meine Gicht lieber. Lieber Schmerzen im Kopf und Schweißausbruch. Und wenn Sie sich täuschen? Wenn es nicht angenommen ist? Dann denken wir nach. Irgendetwas wird sich für Sie finden. Vielleicht Kindermädchen. Bei denen. Meine kleinen Lieblinge, wie geht es euch? Ich bin gerade beim Adoptieren. Wie ist das mit euch? Ich möchte gern euer Vater sein. Ein schwerer Schlag für mich. Regen. Wochenlange Spüle. Das führt zu Entschlüssen, die nicht wieder gut zu machen sind. Was ist mit Ihrer Eingabe? Angenommen? Verworfen. Aber ich werde morgen wieder eine machen. Ich halte es immer noch für Regen. Geht es Ihnen nicht ähnlich? Nein. Gicht vielleicht? Vielleicht Gicht. Wir holen uns nachher eine Flasche Rum. Hilft das? Ich bin gar nicht an Alkohol gewöhnt. Daran gewöhnen Sie sich rasch. Die Suppe ist fertig. Darf ich Sie zum Abendbrot einladen? Dafür wäre ich Ihnen sehr dankbar. Sie hörten Unter Wasser, Marionettenspiel von Günter Eich, Hörspielfassung für Kunstkopfstereophonie von Otto Düben. Die Personen und ihre Sprecher waren Elias Christian Brückner, Friederike Rosel Zech, Engel Ernst Jacobi, Tintenfisch Klaus Herm, Agnes Karin Anselm, Krebs Michael Habeck, Schlange Lore Brunner, Hai Traugott Bure, Hausierer Alexander May. Schnitt Liane Ostermann, Ton Ludwig Groß, Regieassistenz Arturo Möller, Musik Peter Zwetkow, Regie Otto Düben. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks.